Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 993 an Schiller. Für die Durchsicht der Papiere danke ich Ihnen recht sehr, und es freut mich, dass wir wegen jener Obliegenheiten einerlei Meinung sind. Freilich ist es ein wunderbarer Blick in so kurz vergangene und doch in manchem so unähnliche Zeiten. Lassen Sie uns die Sache gelegentlich näher besprechen und ein Arrangement sowie die weitere Bearbeitung vorbereiten. Die drei Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanns sind gestern abgegangen. Ich weiß nicht, welcher Maler oder Dilettant unter ein Gemälde schrieb, in Doloribus Pinxit. Diese Unterschrift möchte zu meiner gegenwärtigen Arbeit wohl passen. Ich wünsche nur, dass der Leser nichts davon empfinden möge, wie man an den Späßen des Scarron die Gichtschmerzen nicht spürte. Ich habe mich nun über die Noten zu Rameaus Neffen gemacht und komme da freilich in das weite und breite Feld der Musik. Ich will sehen, nur einige Hauptlinien durchzuziehen und sodann, so bald als möglich, aus diesem Reiche, das mir doch so ziemlich fremd ist, wieder herauszukommen. Ich wünsche Glück zur Arbeit und freue mich bald, etwas davon zu sehen. Weimar, den 20. April 1805. G.